Unumschränkt haben's regiert und kein Mensch hat sich gerührt. Denn hätt's einer gewagt und ein freies Wort gesagt, den hätt Festung belohnt. Das war mir schon gewohnt. Ausspioniert haben sie alles gleich für das Wort Polizei. Der Gescheide ist verstummt, kurz war alles verdummt. Diese Zeit war bequem für das Zopfensystem. Auf einmal geht's los, in Paris, ganz kurios, dort sind's fuchtig worden und haben in ihrem Zorn, weil's Knechtschaft nicht lieben, den Louis Philipp vertrieben. Das Beispiel war bös, sowas macht der Getös. Und völlig über Nacht ist ganz Deutschland erwacht. Das war sehr unangenehm für das Zopfensystem. Da fängt's Denken an, der gedrückte Untertan, ja zum Deichsel hinein, muss ich denn ein Sklav sein? Ein Fürst ist zwar ein Herr, aber ich bin Mensch wie er. Und kostet's den Hals, Rechenschaft soll für alles gefordert jetzt werden von den großmächtigen Herren. Da waren's sehr in der Klemme mit dem Zopfensystem. Das wär wieder verflogen, das Wetter hätt sich verzogen, wenn nicht etwas geschehen wär, was Großartiges auf Erd. Auf einen Wink wie von oben hat sich Österreich erhoben. Dieser merkwürdige Schlag hat gesteckt in ein Tag den Ministern ihr Ziel, es war verraten ihr Spiel. Jetzt sind's alle groß schlimm mit dem Zopfensystem.